Siehste, da habe wir doch was gemeinsam, sagte meine Tante oft. Wir hätten eben beide, sollte das heißen, Anlass zur Enttäuschung geboten. Ich war falsch und du warst hässlich. Gern hörte ich das nicht, aber es stimmte wohl. Ich kam mit blau angelaufenem Gesicht auf die Welt. Die Nabelschnur hatte sich um meinen Hals gewickelt. Die Wirkung des zombiehaften Anblicks soll durch die Töne, die ich von mir gab, noch gesteigert worden sein. Sie waren, so beteuerte meine Mutter, furchterregend. Ich widersprach meiner Tante nicht, obwohl ich insgeheim ihren Fall für schwerwiegender hielt als meinen. Aber ich merkte, wie gut es ihr tat, sich mit mir in einer Schicksalsgemeinschaft zu wähnen. Sie war folglich nicht die einzige in der Familie, die man sich beim Austritt aus dem Geburtskanal anders gewünscht hätte. Eine Gemeinsamkeit, die durch ihre Patenschaft noch besiegelt wurde. Denn Martel war meine Patentante. Sie hielt mich in der Barockkirche der fränkischen Kleinstadt Herzogenaurach, in der ich geboren wurde und aufwuchs, übers Taufbecken. Sie kam zu meiner Einschulung, befüllte meine Schultüte mit Süßigkeiten, die zu kaufen sie Überwindung gekostet hatte. Sie schenkte mir mein erstes Fahrrad. Es war rot und hatte eine luxuriöse Dreigangschaltung. Und zur Kommunion eine wertvolle Armbanduhr. »Jetzt lass doch das Kind«, sagte sie beschwichtigend, sobald sich meine Mutter wieder einmal über meine Lautstärke beschwerte. Ihrer Meinung nach hatte sich das Säuglingsbrummen nämlich zu einem unvorteilhaften Wesenszug entwickelt, dem Lautsein. Ich redete, lachte, sang zu laut. In den Ohren meiner Mutter lief ich sogar zu laut. Wenn ich Geschirr spülte, wurde ich angefleht, keinen Polterabend zu veranstalten. Wenn ich eine Tür öffnete, fuhr meine Mutter mit gepeinigtem Gesichtsausdruck zusammen, als hätte ich sie bereits zugeknallt. Sie schätzte leise Menschen. Martel, mein Vater und ich zählten nicht dazu. Wir bildeten in der Familie die Fraktion der Lärmenden, von der sich die Fraktion der Leisen wohltuend abhob. Ihr gehörten meine Mutter, ihre ältere Schwester, deren Mann und mein Bruder an. Alles, was ich über die Kindheit und Jugend der drei Schwestern je erfuhr, konnte ich an den erwachsenen Frauen mühelos wiedererkennen. In jeder Familie haben Kinder ihre spezielle Rolle. Neben dem Verwegenen gibt es das Verzagte, eines hat Hummeln im Hintern, das andere hält Sitzen für die einzig erträgliche Daseinsform, aber meist sind diese Rollen elastisch oder tauschen sich im Lauf der Zeit sogar aus. In der Familie meiner Großeltern wurden solche Abweichungen von der einmal festgelegten Position nicht geschätzt. Fast so, als gehöre es zu einer guten Erziehung, dafür zu sorgen, dass der liebe Gott seine Menschlein in der gleichen seelischen und charakterlichen Verfassung zurückerhält, in der er sie 70 oder 80 Jahre zuvor ausgehändigt hat. Die Rollenverteilung der Schwestern besaß die Macht eines Naturgesetzes. Zahllose Male hörte ich Sätze wie »So war das Bärbel schon als Kind« oder »Das Rosa hat sich käbisch verändert«. Und immer schwang darin eine gewisse Genugtuung über die Konservierung der kindlichen Persönlichkeiten mit, als handele es sich um die Gläser mit eingewecktem Obst, die zu Dutzenden im Keller des Hauses standen. Und sicherlich lud schon die Drei-Schwestern-Konstellation dazu ein, jede so fest in ihrem Typus zu verschnüren, als seien sie die schematischen Figuren aus einem Märchen. Wäre ihre Geschichte eines gewesen, kämen darin ein Aschenputtel und eine Prinzessin auf der Erbse vor. Sie hießen Barbara, Rosemarie und Martina, aber so wurden sie nur bei offiziellen Anlässen oder auf Dokumenten wie ihren Schulzeugnissen genannt. Im Alltag hatten sie Rufnamen. Die Älteste wuchs als Bärbel heran, die Jüngste als Martel. Für die Mittlere standen mehrere Kosenamen zur Auswahl. Rösche, Rösele, in höherem Alter Rosa. Wenn die Familie zum Spaß Hochdeutsch imitierte, auch mal Rosalein. Schon die Vielzahl ihrer blumigen Kosenamen ließ erkennen, dass diese Tochter, zudem die hellblondeste der drei, eine Sonderstellung genoss. Sie war der Liebling des Vaters. Sie durfte als Einzige das Wohnzimmer betreten, wenn mein Großvater, der bereits im Jahr 1923 der NSDAP beigetreten war und das goldene Parteiabzeichen besaß, am Freitagabend drei Parteigenossen zum Kartenspielen empfing. Sie durfte an diesen Abenden sogar länger aufbleiben als ihre ältere Schwester Bärbel, die sich für das Aufsagen putzig gelispelter Verse nicht eignete. Sie war von sämtlichen Haushaltspflichten befreit, musste weder bei der Gartenarbeit helfen noch Wäsche aufhängen, nach dem Essen nicht den Tisch abräumen, das Geschirr spülen, abtrocknen und in den Schrank zurückstellen. Bärbel und Martel hatten solche Arbeiten selbstverständlich zu erledigen. Ich kann mich nicht erinnern, je eine vernünftige Begründung für die schreiend ungleiche und ungerechte Behandlung der Schwestern gehört zu haben. Es gab sie eben. Ich spürte allerdings immer, dass es für Rosas Leben, das meiner Mutter, keineswegs vorteilhaft war, mit dem Versprechen auf die Privilegien ein Prinzessinnendasein zu beginnen. Indem ihr Vater sie vergötterte und maßlos verzärtelte, konnte er sich bestätigen, durchaus zu echter, warmer Elternliebe fähig zu sein. Es kam nur auf das Kind an, darauf, ob es sich mit seinem Betragen die Liebe verdiente oder eben nicht. Vermutlich erstickte er so auch sein schlechtes Gewissen, schon die zweite und erst recht die dritte Tochter nicht gewollt zu haben. In Rösches Fall hatte sich der Ärger ja ins Gegenteil, in reinstes Vaterglück verkehrt. Wenn Martel dieses nicht hervorrief, lag es erwiesenermaßen nicht an ihm. Ihr Leben lang war Rosa verrückt nach Süßigkeiten. Pralinen, Torten, Nougatschnitten, Windbeutel, Marzipan, Bonbons, Weihnachtsplätzchen, Schokolade jeder Art und Form, alles Süße wurde von ihr verschlungen, auch wenn sie es hinterher mit Magenbeschwerden, Verstopfung und Herzrasen büßte. Ihr Leben lang trank Martel ihren Kaffee pechschwarz, ohne Milch und Zucker. Und ihr Leben lang ordnete sie diese Vorliebe den zahlreichen Merkmalen ihrer Persönlichkeit zu, in denen sie sich von Rosa unterschied wie der Tag von der Nacht. Wer Martel kannte, konnte ihre Hymnen auf ein einfaches Butterbrot im Schlaf hersagen. »Das is, was ich redlich Mahlzeit nenn. Scheib Schwarzbrot und gut Butter drauf. Das is was für anständische Leut. Und die, wo sich von Naschzeug ernähre, die sind grad zu faul zum Kaue und halte sich für was Besseres.« Ich habe mit meiner Tante keine einzige Mahlzeit verbracht, bei der sie nicht auf Rosas Süßigkeitensucht zu sprechen gekommen wäre. Irgendein Anhaltspunkt fand sich immer. Beim Frühstück war es die Marmelade, beim Mittagessen der süße Nachtisch, auf den sie keinen Wert legte, beim Abendessen eine Tube Senf mit dem Attribut süß. Ich schloss Wetten mit mir ab, wann das Thema von ihr Besitz ergreifen würde. Die Dramaturgie, in der sie es präsentierte, war immer die gleiche. »Deim Mutter«, ging es los, »wird sich am liebsten nur von Schokolade ernähre. Ke Obst, ke Brot, ke gar nix. Ursi, glaub mir das. Wer sich sein Leben lang von Schokolade ernährt, ist nah am Grab.« Dann wandte sie sich jenen Episoden zu, die davon handelten, wie Rosa in der Kindheit die Schokoladenvorräte ihrer Schwestern ausräuberte, nachdem sie ihre eigenen verputzt hatte und Appetit auf mehr verspürte. »Die hat genommen, was sie gefunden hat. Das Rosa war den ganzen Tag auf Raubzug.« Bei jeder sich nur schwach bietenden Gelegenheit brachte meine Tante den Gegensatz zwischen sich und Rosa ins Spiel. Rosa war wichtigtuerisch, sie zurückhaltend. Rosa war rührselig, sie sachlich. Rosa stand stundenlang vor dem Spiegel. Sie schaute nur kurz hinein, wenn sie sich mit kaltem Wasser das Gesicht abwusch. Rosa ging gern zu Ärzten, sie nur im äußersten Notfall. Rosa war schmeichlerisch, sie sagte ihre Meinung gerade heraus. Rosa war wehleidig, sie robust und so weiter. Bis zum letzten Atemzug war Martel dazu verflucht, sich in allem, was sie war und tat, mit ihrer Schwester zu vergleichen. Sie war nicht in der Lage, das Seil, an dessen Enden Rosa und sie zerrten, einfach aus der Hand gleiten zu lassen und sich wegzudrehen vom hübscheren, gefälligeren Gegenbild. Ich ließ mir nicht anmerken, in welche Bedrängnis mich ihre Rosa-Tiraden brachten. Vieles stimmte ja. Meine Mutter stand wirklich oft und lang vor dem Spiegel, studierte jeden Winkel ihres Gesichts, um kleinste Falten schon im Frühstadium mit Schönheitscremes und Massagen bekämpfen zu können. Auch ihre Begeisterung für Arztbesuche ließ ich nicht bestreiten. Ich saß oft genug mit ihr in den Wartezimmern von Internisten, kardiologischen, orthopädischen oder irgendwelchen anderen Arztpraxen. Zugleich stieß mich Martels Furor ab. Was sie gegen Rosa vorbrachte, hatte eine gewisse Berechtigung, aber wie sie es vorbrachte, besaß eine Manie und eine Übertreibungswut, die mir bisweilen nicht weit entfernt schienen vom echten Wahnsinn. Ich wollte nicht als Sekundantin des Schwesternduells dienen und hörte deshalb oft nur mit einem Ohr zu, wenn Martel zum ungezählten Mal einen besonders schweren Fall von Schokoladendiebstahl ausbreitete, den Rosa in der Kindheit begangen hatte. Es muss sich kurz nach Ostern 1932 ereignet haben, denn Martel war im vorangegangenen Jahr eingeschult worden. Den langen Weg von der Schule nach Hause sollten die drei Schwestern gemeinsam zurücklegen. aber daraus wurde oft nichts, weil Martel trödelte, sich auf halber Strecke plötzlich auf den Boden setzte, ihren Schulranzen ausräumte oder sich irgendeinen anderen Unsinn einfallen ließ, bis Bärbel und Rösche die Nase voll hatten und sie zurückließen. Wenn Martel endlich zu Hause ankam, saß die Familie schon um den Küchentisch. Sie wurde gescholten und durfte sich, nachdem meine Großmutter ihrem Mann ausgeredet hatte, der Sünderin zur Strafe das Mittagessen zu verweigern, schließlich dazusetzen. So wird es nicht immer, nicht an allen Schultagen gewesen sein, aber häufig genug, um als Musterbeispiel für Martels unerträgliches Benehmen ins Familiengedächtnis einzugehen. An einem Tag lief Rösche besonders schnell nach Hause, um ihren Zeitvorsprung zu vergrößern. Sie hatte es auf Martels Schokoladenhasen abgesehen, der so intakt, wie Martel ihn am Ostermorgen in ihrem Nest gefunden hatte, unter ihrem Bett versteckt war. Bärbel hatte den angeknabberten Rumpf ihres Hasen bereits freiwillig an Rösche abgetreten. Als Martel in das Mansardenzimmer kam, in dem die Mädchen schliefen, sah sie ihren Hasen bereits zwischen den Händen der Schwester. Die bunte Folie um den Schokoladenkörper war zur Hälfte abgeschält und mit einem einzigen Biss rissen Rösches Zähne den Hasenkopf samt Ohren ab. 8 Jahrzehnte waren seitdem vergangen. Tante Martel saß in ihrem Altenheimzimmer auf dem Bettrand und ließ den Oberkörper nach vorne sinken. Ihre Hand griff nach meinem Unterarm. Manchmal erkannte sie mich noch, manchmal nicht. »Kenne Sie meine Schwester?« »Wisse Sie, was die gemacht hat?« »Ich würde sie recht gut kennen«, erwiderte ich, verschwieg aber, dass es sich um meine Mutter handelte. Ich wollte Martel nicht noch mehr auffühlen. Sie starrte zum Linoleumboden, als liefe dort ein Film mit der Hinrichtungsszene des Osterhasen. »Die ganze Ohre«, schrie sie, »die ganze Ohre, das war mein Has und die hat den aufgefress.« Ich deutete zum Fenster, um ihren Blick auf die Kirchturmspitze zu lenken, die aus dem Panorama von zwei Brücken herausragte. In guten Momenten freute sie sich über den Anblick, aber es war nichts zu machen. »Die hat den aufgefress«, schrie sie noch zorniger. »Die ganze Has aufgefress, das war mein Has.« Ich ahnte, dass hinter der Geschichte vom geköpften Osterhasen bereits die von der falschen Geburtsurkunde lauerte, und fragte mich, ob die Demenz neben allem, was sie der Persönlichkeit eines Menschen antut, auch noch die Bösartigkeit besitzt, der Erinnerung nur noch Bitteres und Quälendes zur Verfügung zu stellen. Ich zählte Tante Martel auf, was sie Schönes erlebt hatte, ihre Autotouren nach Venedig und Rom, ihre Kreuzfahrt ans Nordkap, ihr Auftritt im Fernsehen, aber sie nickte nur mechanisch. Es gehörte ihr nicht mehr. Die 20 Minuten, während derer die Mädchen morgens um den Frühstückstisch saßen und die Mutter reihum ihre langen Haare bürstete und zu Zöpfen flocht, stellten das Schwesterndrama in einer einzigen Szene dar. Bei Bärbel ging es schnell. Sie ließ sich brav frisieren, ihre dünnen Haare boten der Bürste auch kaum Widerstand. Rösche war als Zweite an der Reihe, bei ihr dauerte die Prozedur doppelt so lang. Sie hatte dickes, volles Haar und verließ das Haus mit einer Krone schneckenförmig umeinander geschlungener Zöpfe auf dem Kopf, die mit Klammern aufwendig befestigt werden mussten. Martel wehrte sich schon, bevor die Bürste ihre Haare auch nur berührte. Sie warf sich herum, umklammerte ihren Kopf mit beiden Händen und schrie, als sollte sie skalpiert werden. Der Tag begann mit Martels Zinnober, und oft setzte er sich damit fort, dass der Vater zu einem kräftigen Schlag ausholte, der Martels Wange, ihren Hinterkopf oder ihren Rücken traf, wo er das widerspenstige Ding eben erwischte. Bärbels Platz befand sich auf der Äquatorlinie zwischen den Polen Rosa und Martel. Sie besaß weder den Liebreiz der Mittleren noch die Bockigkeit der jüngsten Tochter. Bärbel war groß, ein wenig steif und keine besondere Schönheit. Aber das machte ihr nichts. Ordnung bedeutete ihr schon in ihrer Kindheit mehr. Sie faltete allabendlich sämtliche Stücke, die sie in ihrem Turnbeutel verwahrte, neu zusammen, obwohl sie den Turnunterricht hasste und nie der geringsten sportlichen Betätigung nachging. Sie fuhr nicht Fahrrad, sie fuhr nicht Schlitten, sie lernte trotz des Körperlichkeitskultes der NS-Zeit nicht einmal schwimmen. Von allen Arbeiten im Haushalt war ihr die liebste das Sortieren des Besteckkastens. Bereits als kleines Mädchen beschäftigte sich Bärbel leidenschaftlich gern damit, den Kasten komplett auszuräumen, Suppenlöffel, Kaffeelöffel, Messer und Gabeln mit einem essiggetränkten Lappen zu putzen und penibel wieder einzuräumen. Von Bärbels Passion für blitzendes Besteck konnte ich mich Jahrzehnte später mit eigenen Augen überzeugen. Nach dem Tod meiner Mutter, die als erste der drei Schwestern starb, kam sie mit ihrem Mann und Martel zur Beerdigung aus der Pfalz nach Herzogenaurach. Ich holte die drei vom Bahnhof ab und quartierte sie im Bungalow meiner Eltern ein, in dem nun niemand mehr lebte. Mein Vater war ein paar Monate zuvor gestorben. Im ersten Moment erschien es mir pietätlos, auch ein wenig gespenstisch, das Haus für einen Beerdigungsaufenthalt zu nutzen, als sei es ein Urlaubsdomizil, in dem man sich behaglich einrichtet und das man als erstes gut durchlüftet. In meine Heimatstadt ins Hotel zu gehen, wäre jedoch mindestens so befremdlich gewesen. Vor allem für meine Tochter. Sie war 6 Jahre alt. Wir waren schon 2 Tage vor der Beerdigung aus Berlin angereist. Sie fürchtete sich kein bisschen vor dem leerstehenden Haus. Im Gegenteil, sie war stolz, mir zeigen zu können, wie gut sie sich auch ohne Oma und Opa in deren alltäglicher Ordnung auskannte. Wie hoch der Wasserpegel in der Kaffeemaschine zu sein hatte, wie die Kissen im Fernsehsessel meines Vaters anzuordnen waren. Sie sah nicht die Zäsur des Todes, sondern das Gleichbleibende des Lebens. Und als wir im Badezimmer einen blauen und einen grünen Waschlappen nebeneinander hängten, wie wir es bei unseren Besuchen immer gemacht hatten, konnte ich es genauso sehen. Mein Bruder, der in München arbeitete, wollte von dort direkt zum Friedhof fahren. Am Vormittag der Beerdigung kamen Bärbel, ihr Mann und Martel an. Ich hatte für Punkt 12.30 Uhr ein Mittagessen vorbereitet, da ich wusste, dass die nervliche Verfassung der drei Alten auf ihren gewohnten Zeitplan angewiesen war. Die Beerdigung sollte um 15 Uhr stattfinden. Die Zeit bis dahin nutzte Bärbel, um das fast nie aufgelegte und angelaufene Silberbesteck meiner Mutter auf Hochglanz zu bringen. Sie saß in schwarzer Trauerkleidung in der Küche, tränkte ein Geschirrhandtuch mit Essig und wienerte damit das gesamte Besteck. Der Essiggeruch hing noch eine Woche später in den Räumen, als ich den Bungalow mit den heruntergelassenen Rollläden abschloss. Bärbel eckte nicht an und gehorchte aufs Wort. Sie war die fügsamste der Schwestern, aber deshalb keineswegs willensschwach. Sie wusste sich ihr Leben lang recht gut durchzusetzen, aber ihre Wünsche, ein solider Ehemann, 1 oder 2 Persianermäntel, eine mit schönem Porzellan gefüllte Vitrine, ein penibel gepflegter Haushalt, fügten sich so glatt in bürgerliche Konventionen, dass sie nie auf Widerstand stießen. Trotz großen Fleißes brachte es Bärbel in der Schule nur zu mittelmäßigen Noten. Mehr erwarteten ihre Eltern auch nicht von ihr. Das Wort Begabung wurde, anders als bei Rosa, im Zusammenhang mit Bärbel nie verwendet. Sie wurde von keinem Elternteil bevorzugt oder benachteiligt. Auch die Sorgen um Bärbel waren gleichmäßig verteilt. Als Kind und noch als Jugendliche war Bärbel eine sehr schlechte Esserin. Schließlich empfahl der Kinderarzt, ihr täglich einen Löffel Lebertran zu verabreichen. Und seltsamerweise ekelte sich Bärbel, die sich vor vielem ekelte, ausgerechnet vor dem bitterfischigen Geschmack von Lebertran nicht. Er kam aus einer Flasche, die Flasche aus einer Apotheke. Er war folglich auf dem Weg zu Bärbels Mund mit keiner jener Substanzen und Lebewesen in Berührung gekommen, die nach Bärbels Meinung an vielen Esswaren klebten. Alles, was im Garten wuchs und von dort, selbstverständlich gewaschen, auf den Teller kam, war Bärbel ein Graus. Im Salat sah sie Schnecken kriechen, in Äpfeln und Kartoffeln erahnte sie Würmer, an Radieschen, Erdbeeren, Blaubeeren, selbst an Mirabellen entdeckte sie Spuren von Erde. Milch musste 2-mal durch ein Sieb gegossen werden, bevor Bärbel bereit war, ein Glas davon zu trinken. Erstaunlicherweise hatte ihr Vater an diesem Getue nichts auszusetzen, vermutlich, weil Bärbel ansonsten keine Schwierigkeiten machte. Ihr Ordnungs- und Sauberkeitsfimmel galt als die exzentrischste Eigenschaft ihres gemäßigten Charakters. Bärbel war schon immer etepetete, hieß es über die Erstgeborene. Im Stillen war damit gemeint, es gibt Großartigeres, aber auch Schlimmeres an einem Kind. Bärbel entwickelte sich erst zu einer ungehemmt zulangenden Esserin, ja zu einer ausgesprochen stattlichen Frau, als in der Wirtschaftswunderzeit Dosennahrung in Mode kam. Noch später begeisterte sie sich für das Desinfektionsmittel Sacrotan. Sie kaufte Flaschen davon im Dutzend und fand im Desinfizieren des Haushalts große Befriedigung. Wenn ich bei ihr in Kaiserslautern zu Besuch war und mir vor dem Essen die Hände wusch, wartete sie ungeduldig, bis ich fertig war, sie einen Putzschwamm mit Sacrotan begießen und das Waschbecken ausreiben konnte. Kaum hatte ich den letzten Bissen hinuntergeschluckt, gab sie mir mit einem Nicken zu verstehen, ich möge mich nun unverzüglich wieder zum Händewaschen begeben. Ich spielte brav mit. Ich merkte, welche Lust sie den Sacrotan-Prozeduren abgewann. Genau genommen war es die einzige Freude, die ihr meine Aufenthalte bereiteten. Einer der Gründe, weshalb sie sich nie eigene Kinder wünschte, dürfte ihre Furcht vor Unordnung gewesen sein. Anders als Martel, die ich viel öfter und lieber besuchte, fehlte Bärbel auch jede Idee, was mit einem Kind anzustellen sei, nachdem man es beim Händewaschen überwacht, seinen Haarscheitel nachgezogen und seine Straßenschuhe vom letzten Erdkrümel befreit hatte. Tante Martel hatte immer Ideen. Sie ging mit mir zum Ponyreiten auf Bauernhöfe, besorgte Eintrittskarten für den Zirkus, bei Regen backte sie mit mir Kuchen. Sie dachte sich sogar Kreuzworträtsel auf Kinderniveau aus. Fast jeden Sommer fuhr mich mein Vater mit dem Auto nach Zweibrücken. Nach 3 Wochen holte er mich wieder ab. Der einzige Wermutstropfen meiner Aufenthalte waren Tante Martels Rosa-Tiraden. Sie wusste, was ich auf der Kirmes am meisten liebte, Kettenkarussell fahren, und bezahlte am Kassenhäuschen immer gleich für 5 Runden. Ich flog durch die Luft und sah sie von unten zu mir heraufwinken. Einmal, ich war 9 oder 10 Jahre alt, wollte ich unbedingt, dass sie mit mir flöge. Am Ende der 5 Runden rannte ich zu ihr. »Ich will net«, wehrte sie barsch ab. »Ich bin doch kei Hanswurst, wo sich vor der Leut blamiert.« Ich packte sie am Unterarm, wie sie es bei mir oft machte, und zerrte sie zum Kassenhäuschen. Instinktiv wusste ich, die Kassiererin wäre auf meiner Seite. »Wir bräuchten schnell noch 2 Karten«, rief ich ihr zu und hielt Martel wie ein trotziges Kind, das bei Rot über die Ampel rennen will, mit aller Kraft fest. Die Kassiererin lehnte sich nach vorne, um unser seltsames Gerangel aus der Nähe zu betrachten, riss von der Ticketrolle 2 Karten und hielt sie uns auffordernd hin. Tante Martel saß in der Falle. »Du überrennst mich! Das ist mein letzte Kirmes mit dir«, zischte sie und holte ihren Geldbeutel heraus. Damit jeder sehen konnte, dass sie hier nur einem launischen Kind zuliebe bei einer Narretei mitmachte, stieg sie übertrieben umständlich in den Sessel des Karussells ein. Es begann sich zu drehen, nach ein paar Metern schwebten wir über dem Boden, bei der nächsten Runde lag das Kirmesgelände schon weit unter uns. Ich schaute zu meiner Tante hinüber und hoffte, es würde ihr nicht schwindelig oder übel. Mit den Händen umklammerte sie ängstlich die seitlichen Metallgriffe des Sessels, aber in ihrem Gesicht sah ich den lachenden Jubel, nach dessen Ausdruck ich mich gesehnt hatte. Alle in der Familie, meine Großeltern, Bärbel und meine Mutter, konnten sich spontan freuen über einen gelungenen Witz, eine feine Mahlzeit, den ersten Schnee im Winter. Martel aber freute sich auf eine ganz besondere Weise. Sie schien sich in einen anderen Menschen zu verwandeln, als wäre ein Licht angeschaltet worden, das sie in verzückten Enthusiasmus versetzte. Als wäre der Anlass der Freude doppelt beglückend, weil sie nicht damit gerechnet hatte, ihn zu erleben. »Ursi, komm schnell«, rief sie, wenn sie beim Geschirrabtrocknen am Küchenfenster stand und über dem Hügel auf der anderen Seite von 2 Brücken einen Regenbogen entdeckt hatte. Sie ließ das Handtuch fallen, umfasste meinen Arm und stieß lange, helle Freudenseufzer aus. »Ei, guck doch, wie schön, was für Farbe und wie das leucht!« Niemand in der Familie konnte nachvollziehen, weshalb Martel von Reisen in andere Länder, von fremden Landschaften und berühmten Städten träumte, am wenigsten Bärbel. Machte sie Urlaub mit ihrem Mann, was nicht oft geschah, da Bärbel sich selten erholungsbedürftig fühlte und noch seltener Lust auf das Kennenlernen fremder Orte verspürte, vermied sie Länder, von denen sie annahm, es gebe dort Restaurants, die auf unüberdachten Terrassen servierten. Auch wenn es winzigste, mit bloßem Auge nicht erkennbare Tierchen wären, irgendetwas Ekelhaftes würde aus der Luft heruntersegeln und in ihrem Essen landen.